bis ich vor ihr in die Knie gehe. Ich bete sie an. Sie ist ein Traum. Als unsere Blicke sich treffen, zerknülle ich das Höschen, halte es mir an die Nase und atme tief ein. Ihr fällt der Kinnladen herunter und ihre Augen weiten sich belustigt und erschrocken. Ja, ich grinse. Genau die erwünschte Reaktion. Ich lasse das Höschen in der Gesäßtasche meiner Jeans verschwinden, stehe auf und überlege mir meinen nächsten Schritt. Ich strecke die Reitgerte aus, streiche damit über ihren Bauch und umkreise ihren Nabel mit dem Gertenknauf. Die lederne Zunge. Sie schnappt nach Luft und erbebt unter der Berührung. Das wird wundervoll, Anna. Vertrau mir. Ah, schreit sie auf und zerrt an ihren Fesseln. Still, warne ich und umrunde sie noch einmal. Als ich die Gerte auf den Nabel schnellen lasse, stößt sie ein Wimmern aus und genießt das Gefühl mit geschlossenen Augen. Eine weitere Drehung des Handgelenks und die Gerte trifft ihre Brustwarze. Aufstöhnend legt sie den Kopf in den Nacken. Ich hole wieder aus, die Gerte küsst ihre andere Brustwarze. Ich beobachte, wie sie unter dem Hieb hart und lang werden. Fühlt sich das gut an? Ja, keucht sie, die Augen geschlossen, den Kopf noch immer im Nacken. Ich haue sie auf den Hintern, diesmal fester. Ja, was? Ja, Sir, ruft sie aus. Langsam und vorsichtig überziehe ich ihren Bauch mit Schlägen, Schnalzern und kleinen Hieben, die immer weiter ihren Körper hinunterwandern. Auf mein Ziel zu. Ein Schnippen und die lederne Zunge trifft ihre Klitoris. Sie stößt einen erstickten Schrei aus. Oh, bitte! Still, befehle ich und bestrafe sie mit einem kräftigen Hieb auf ihr Hinterteil. Ich schiebe die Lederzunge durch ihr Schamhaar und über die Vulva zur Vagina. Als ich das braune Leder zurückziehe, glänzt es von ihrer Lust. Dann wollen wir doch mal sehen, wie feucht du schon bist, Anastasia. Mach die Augen auf und den Mund. Sie atmet schwer, öffnet jedoch die Lippen und starrt mich an. Ihr Blick ist verschleiert, verloren in unbeschreiblicher Ekstase. Ich führe die Gerte in ihren Mund ein. Sieh nur, wie du schmeckst. Saug, los, saug, Baby, ganz fest. Ihre Lippen schließen sich um die Spitze und es fühlt sich an, als umfassten sie meinen Schwanz. Fuck, sie ist so verdammt scharf und ich kann ihr nicht widerstehen. Langsam ziehe ich ihr die Gerte aus dem Mund und schlinge die Arme um sie. Sie öffnet den Mund für mich und ich küsse sie. Meine Zunge erkundet sie und erfreut sich am Geschmack ihres Verlangens. Oh, Baby, wie gut du schmeckst, flüstere ich. Soll ich machen, dass du kommst? Bitte, bettelt sie. Eine Drehung meines Handgelenks und die Gerte trifft ihren Hintern. Bitte was? Bitte, Sir, winselt sie. Braves Mädchen. Ich trete einen Schritt zurück. Hiermit? Frage ich und zeige ihr die Gerte. Ja, Sir, antwortet sie zu meiner Überraschung. Bist du sicher? Ich kann mein Glück kaum fassen. Ja, bitte, Sir. Oh, Anna, du versaute Göttin. Schließ die Augen. Sie gehorcht. Mit unendlicher Vorsicht und außerdem ziemlich dankbar überziehe ich ihren Bauch noch einmal mit winzigen, brennenden Schlägen. Bald keucht sie wieder, ihre Erregung steigert sich. Ich lasse die Gerte weiter abwärts wandern, bis die Lederzunge sanft ihre Klitoris streift. Immer wieder und wieder und wieder. Stöhnend und keuchend zerrt sie an den Fesseln, dann wird sie still, und ich weiß, dass sie gleich soweit ist. Plötzlich wirft sie den Kopf zurück, reißt den Mund auf und schreit ihren Orgasmus heraus, der ihren gesamten Körper erschüttert. Sofort lasse ich die Gerte fallen, halte sie fest und stütze sie, als ihr die Knie nachgeben. Sie sackt gegen meinen Körper. Oh, wir sind noch lange nicht fertig, Anna. Ich schiebe die Hände unter ihre Schenkel, hebe ihren bebenden Körper hoch und trage sie, noch immer an den Bondage-Rahmen gefesselt, zum Andreaskreuz. Dort lasse ich sie los, richte sie auf und klemme sie zwischen dem Kreuz und meinen Schultern ein. Ich zerre an meiner Jeans, bis alle Knöpfe offen sind und befreie meinen Schwanz. Dann krame ich ein Kondom aus der Tasche, reiße das Folienpäckchen mit den Zähnen auf und rolle es mit einer Hand über meine Erektion. Sanft hebe ich sie wieder hoch, zieh die Beine an und leg sie um mich, Baby. Ich lehne ihren Rücken ans Holz und helfe ihr, die Beine um meine Hüften zu legen. Ihre Ellbogen ruhen auf meinen Schultern. Du gehörst mir, Baby. Mit einem Stoß bin ich in ihr. Fuck, sie ist ein Traum. Ich lasse mir einen Moment Zeit, um mich an ihr zu erfreuen, dann fange ich an, mich zu bewegen und genieße jeden Stoß. Ich spüre sie immer weiter und mein Atem wird schwer, als ich nach Luft schnappe und mich in dieser wundervollen Frau verliere. Mein Mund liegt an ihrem Hals und schmeckt sie. Ihr Duft steigt mir in die Nase und erfüllt mich. Anna, Anna, Anna, ich möchte gar nicht mehr aufhören. Plötzlich verspannt sie sich und ihr Körper beginnt zu zucken. Ja, noch einmal. Und ich lasse mich fallen, erfülle sie ganz und gar, halte sie fest, verehre sie. Ja, ja, ja. Sie ist so wunderschön. Und ach, verdammt, das sprengt einem die Schädeldecke weg. Ich ziehe mich aus ihr zurück und als sie gegen mich sackt, löse ich rasch ihre Fesseln und stütze sie, während wir beide zu Boden sinken. Ich schlinge Beine und Arme um sie. Sie lehnt sich mit geschlossenen Augen und keuchend an mich. Gut gemacht, Baby. Hat es wehgetan? Nein. Ihre Stimme ist kaum zu hören. Hattest du Angst, dass es wehtun würde? Frage ich und schiebe ihr Haarsträhnen aus dem Gesicht, um sie besser anschauen zu können. Ja. Wie du siehst, existiert die Angst nur in deinem Kopf, Anastasia. Ich liebkose ihr Gesicht. Würdest du es nochmal tun? Hake ich nach. Als sie nicht sofort antwortet, glaube ich schon, dass sie eingeschlafen ist. Ja, flüstert sie wenig später. Lieber Gott, ich danke dir. Ich nehme sie in die Arme. Gut, ich auch. Und wieder und wieder. Zärtlich küsse ich ihren Scheitel und schnuppere. Sie riecht nach Anna, Schweiß und Sex. Und ich bin noch nicht fertig mit dir, betone ich. Ich bin so stolz auf sie. Sie hat es getan. Sie hat alles getan, was ich wollte. Sie ist alles, was ich will. Und plötzlich werde ich von einem mir völlig unbekannten Gefühl überwältigt, das mich mit Macht ergreift, mir durch Mark und Bein schießt und Unbehagen und Furcht in seinem Kielwasser zurücklässt. Sie wendet den Kopf und bedeckt meine Brust mit winzigen Küssen. Die Dunkelheit, überraschend und doch so vertraut, rückt näher, so dass mein Unbehagen einem leichten Grauen weicht. Jeder Muskel in meinem Körper verkrampft sich. Anna schaut mit klarem, offenem Blick zu mir auf, während ich mühsam meine Angst niederringe. Nicht, flüstere ich, bitte. Sie lehnt sich zurück und betrachtet meine Brust. Reiß dich zusammen, Gray. Knie dich neben die Tür, befehle ich und löse mich von ihr. Geh weg, fass mich nicht an. Mühsam rappelt sie sich auf und taumelt zur Tür, wo sie erneut die Knieposition einnimmt. Ich hole tief Luft, um mich wieder zu erden. Was machst du mit mir, Anna Steele? Inzwischen ein wenig ruhiger stehe ich auf und strecke mich. Wie sie so an der Tür kniet, wirkt sie so ganz und gar wie das Sinnbild einer Sub. Ihre Augen sind glasig, sie ist müde. Sicher lässt der Adrenalinschub allmählich nach. Ihr fallen die Augen zu. Oh, so geht das nicht. Du willst sie als Sub, Gray. Zeig ihr, was das bedeutet. Ich angle einen der bei Claytons gekauften Kabelbinder und eine Schere aus meiner Spielzeugschublade. Langweile ich sie, Miss Steele? Frage ich, um mir mein Mitgefühl nicht anmerken zu lassen. Sie schreckt hoch und bedenkt mich mit einem schuldbewussten Blick. Steh auf, befehle ich. Sie gehorcht mit schleppenden Bewegungen. Du bist völlig geschafft, stimmt's? Sie nickt und lächelt schüchtern. Oh, Baby, du hast deine Sache so gut gemacht. Durchhaltevermögen, Miss Steele. Ich habe noch nicht genug für heute. Und jetzt streck die Hände nach vorne, als würdest du beten. Eine Falte verunziert kurz ihre Stirn, doch sie legt die Hände aneinander und hält sie hoch. Ich wickle den Kabelbinder um ihre Handgelenke. Ihr rascher Blick sagt mir, dass er ihr bekannt vorkommt. Na, schon mal gesehen? Ich lächle ihr zu und fahre mit dem Finger um den Plastikriemen, um sicherzugehen, dass da genug Spielraum ist und er ihr nicht das Blut abschnürt. Hier ist die Schere. Ich zeige sie ihr. Ich kann dich jederzeit losschneiden. Sie wirkt beruhigt. Komm. Ich nehme ihre gefesselten Hände und führe sie zur hintersten Ecke des Himmelbetts. Ich will mehr. Viel, viel mehr. Flüstere ich ihr ins Ohr, als sie auf das Bett starrt. Aber ich werde mich beeilen, du bist müde. Halte dich am Bettpfosten fest. Zögernd umfasst sie den Holzpfosten. Tiefer, weise ich sie an. Sie lässt die Hände in Richtung Sockel wandern, bis sie gebückt dasteht. Gut, nicht loslassen. Wenn du loslässt, setzt es Prügel, verstanden? Verstanden, Sir. Gut. Ich packe sie an den Hüften und ziehe sie an mich, bis die Position stimmt. Ihr wunderschöner Po ragt in die Luft und steht mir zur freien Verfügung. Nicht loslassen, Anastasia, warne ich sie. Ich werde dich jetzt von hinten ficken, und zwar hart. Halt dich am Pfosten fest, damit du nicht umfällst, verstanden? Ja. Ich versetze ihr einen kräftigen Klaps auf den Po. Ja, Sir, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen. Mach die Beine breit. Ich dränge meinen rechten Fuß zwischen ihre Beine, bis sie weiter gespreizt sind. Schon besser. Danach werde ich dich schlafen lassen. Ihr Rücken bildet eine perfekte Kurve. Jeder Wirbel vom Nacken bis zu ihrem tollen Arsch zeichnet sich deutlich ab. Ich fahre die Linie mit den Fingern nach. Du hast so wunderschöne Haut, Anastasia, sage ich wie zu mir selbst. Ich beuge mich über sie und folge dem Weg, den meine Finger genommen haben, mit zärtlichen Küssen. Dabei umfasse ich ihre Brüste und nehme ihre Brustwarzen zwischen die Fingerspitzen. Sie windet sich unter mir. Ich küsse sie auf die Taille und sauge und knabbere sanft an ihrer Haut, während ich ihre Brustwarzen bearbeite. Sie wimmert. Ich höre auf und weiche zurück, um die Aussicht zu bewundern. Allein der Anblick genügt, dass ich noch härter werde. Ich hole ein zweites Kondom aus der Hosentasche, schlüpfe rasch aus der Jeans und öffne das Folienpäckchen. Mit beiden Händen stülpe ich das Kondom über meinen Schwanz. Am liebsten würde ich es ihr gleich anal besorgen, jetzt auf der Stelle, aber dafür ist es noch zu früh. Sie haben einen unfassbar sexy Arsch, Miss Steele, und ich habe zahllose Ideen, was ich damit gern anstellen würde. Ich streichle ihre Pobacken und ihre Möse, stecke zwei Finger in sie hinein und dehne sie. Wieder ein Wimmern. Sie ist bereit. So nass, Miss Steele, wie immer die Zuverlässigkeit in Person. Halt dich fest. Es wird ganz schnell gehen, Baby. Ich umfasse ihre Hüften, bringe mich hinter ihrer Vagina in Position, packe ihren Zopf, wickle ihn mir ums Handgelenk und umklammere ihn. Eine Hand am Schwanz, die andere in ihrem Haar, dringe ich in sie ein. Sie ist so verdammt süß. Langsam ziehe ich mich aus ihr zurück, halte mit der freien Hand ihre Hüfte fest und verstärke den Griff um ihr Haar. So devot. Ich stoße in sie hinein, dass sie mit einem Aufschrei nach vorne kippt. Festhalten, Anastasia, erinnere ich sie. Wenn nicht, könnte sie sich wehtun. Atemlos stemmt sie sich gegen mich und drückt die Beine durch. Braves Mädchen. Dann fange ich an, in sie hineinzurammen. Sie gibt leise, erstickte Schreie von sich und krallt sich weiter am Pfosten fest. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen. Nein, sie stößt zurück. Bravo, Anna. Und dann spüre ich es, langsam, wie sie um mich herum zu zucken beginnt. Es nicht mehr aufhalten kann. Ich stoße weiter in sie hinein. Komm schon, Anna, gib's mir, stöhne ich und komme mit Wucht. Ihr Orgasmus verlängert meinen noch, als ich sie weiter festhalte. Ich nehme sie in die Arme und lasse uns zu Boden sinken. Anna liegt auf mir. Wir schauen beide zur Decke. Sie ist völlig entspannt und vermutlich auch erschöpft. Ihr Gewicht fühlt sich angenehm an. Ich blicke hinauf zu den Karabinerhaken und frage mich, ob ich ihr wohl jemals Hängebondage schmackhaft machen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist mir im Moment egal. Wir sind zum ersten Mal zusammen hier, und sie war traumhaft. Ich küsse sie aufs Ohr. Heb die Hände hoch. Meine Stimme ist belegt. Sie tut es so langsam, als seien sie mit Beton beschwert. Ich schiebe die Schere unter den Kabelbinder. Anna, hiermit erkläre ich dich für frei, murmle ich und schneide sie los. Als sie kichert, spüre ich, wie sie am ganzen Körper bebt. Es ist ein seltsames und nicht unangenehmes Gefühl. Ich lächle. »Wie schön«, flüstere ich, während sie sich die Handgelenke reibt. Ich richte mich auf, so dass sie auf meinem Schoß sitzt. Ich liebe es, sie zum Lachen zu bringen. Sie lacht zu selten. »Das ist meine Schuld«, räume ich ein, während ich ihr Schultern und Arme massiere. Sie dreht sich um und sieht mich müde und argwöhnisch an. »Dass du nicht häufiger kicherst«, stelle ich klar. Ich bin nicht so ein Kichertyp, erwidert sie gähnend. Oh, aber wenn es doch einmal über ihre Lippen dringt, ist es eine wahre Freude, dem herrlichen Klang lauschen zu dürfen, Miss Steele. Wie blumig, Mr. Gray, neckt sie mich. Ich lächle. Ich würde sagen, du bist nach allen Regeln der Kunst durchgevögelt worden und kannst eine Mütze voll Schlaf vertragen. So viel zum Thema blumig, höhnt sie. Ich hebe sie von meinem Schoß, damit ich aufstehen kann, greife nach meiner Jeans und schlüpfe hinein. Wir wollen doch Taylor oder Mrs. Jones keinen Schreck einjagen. Es wäre nicht das erste Mal. Anna sitzt schläfrig und benommen auf dem Boden. Ich nehme sie an den Oberarm, helfe ihr auf die Füße und bringe sie zur Tür. Dort hole ich den grauen Morgenrock vom Haken und ziehe ihn ihr an. Sie lässt nur schlaff die Arme hängen. Offenbar ist sie total erledigt. Marsch ins Bett, verkünde ich und küsse sie rasch. Entsetzen malt sich auf ihrem müden Gesicht. Und dann wird geschlafen, beschwichtige ich sie. Ich bücke mich, hebe sie in meine Arme, drücke sie an meine Brust und trage sie ins Subzimmer. Nachdem ich die Daunendecke zurückgeschlagen und sie ins Bett gelegt habe, überkommt mich ein schwacher Moment, und ich klettere neben sie hinein. Ich decke uns beide zu und umarme sie. Ich halte sie nur so lange fest, bis sie eingeschlafen ist. Schlaf jetzt, mein wunderbares Mädchen. Ich küsse ihr Haar und fühle mich so völlig befriedigt und dankbar. Wir haben es getan. Diese reizende, unschuldige Frau hat zugelassen, dass ich über sie herfalle. Und ich glaube, sie hat es genossen. Ich weiß, dass es bei mir so war, mehr als je zuvor. Mami sitzt da und schaut mich in dem Spiegel mit dem großen Sprung an. Ich bürste ihr die Haare. Sie sind weich und riechen nach Mami und nach Blumen. Sie nimmt die Bürste und wickelt ihre Haare immer wieder darum, bis sie wie eine gewellte Schlange auf ihrem Rücken liegen. »Schau«, sagt sie, und dann dreht sie sich um und lächelt mich an. Heute ist sie glücklich. Ich mag es, wenn Mami glücklich ist. Ich mag es, wenn sie mich anlächelt. Wenn sie lächelt, ist sie hübsch. »Komm«, wir backen einen Kuchen, kleines Würmchen. Apfelkuchen. Ich mag es, wenn Mami backt. Als ich je aufwache, habe ich einen süßen Duft in der Nase. Es ist Anna, die festschlafend neben mir liegt. Ich lege mich auf den Rücken und starre zur Decke. Wann habe ich je in diesem Zimmer geschlafen? Nie. Der Gedanke löst Beklemmungen aus, und aus unerklärlichen Gründen wird mir ziemlich mulmig. Was tut sich da, Gray? Ich setze mich vorsichtig auf, um sie nicht zu stören, und betrachte ihre schlafende Gestalt. Jetzt weiß ich, woran es liegt. Es verwirrt mich, dass ich hier bei ihr im Bett bin. Ich stehe auf, lasse sie weiter schlafen und gehe ins Spielzimmer. Dort sammle ich den benutzten Kabelbinder und die Kondome ein und stecke sie in die Tasche, wo sich, wie ich feststelle, noch Annas Höschen befindet. Dann greife ich nach der Gerte, ihren Kleidern und ihren Schuhen, verlasse den Raum und schließe die Tür ab. In ihrem Zimmer hänge ich das Kleid an die Schranktür, stelle die Schuhe unter den Stuhl und lege den BH darauf. Als ich ihr Höschen aus der Tasche ziehe, habe ich eine hinterhältige Idee. Ich gehe ins Bad. Vor dem Abendessen mit meiner Familie muss ich dringend duschen. Ich werde Anna noch eine Weile schlafen lassen. Das brüllend heiße Wasser, das auf mich herunterprasselt, spült alle Angst und das Unbehagen von vorhin weg. Für einen ersten Versuch ist es bei uns beiden nicht schlecht gelaufen. Trotz meiner anfänglichen Befürchtung, dass es zwischen Anna und mir nicht klappen könnte, scheint die Zukunft vielversprechende Möglichkeiten bereitzuhalten. Ich nehme mir vor, morgen Vormittag Caroline Acton anzurufen, damit sie mein Mädchen einkleidet. Nach einer produktiven Stunde im Arbeitszimmer, in der ich meine Geschäftsunterlagen studiere, beschließe ich, dass Anna jetzt genug geschlafen hat. Draußen dämmert es, und wir müssen in einer Dreiviertelstunde zu meinen Eltern aufbrechen. Weil ich weiß, dass sie oben in meinem Zimmer ist, konnte ich mich besser auf meine Arbeit konzentrieren. Seltsam. Nun, so war ich wenigstens sicher, dass ihr dort nichts passieren kann. Ich hole einen Behälter mit Cranberry-Saft und eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank, mische beides in einem Glas und gehe damit nach oben. Sie schläft tief und fest und liegt noch genauso zusammengerollt da wie vorhin. Ihre Lippen sind leicht geöffnet und sie atmet leise. Ihr Haar ist zerzaust, kleine Strähnchen sind ihr aus dem Zopf gerutscht. Ich setze mich neben sie auf die Bettkante, beuge mich hinunter und küsse sie auf die Schläfe. Sie protestiert leise im Schlaf. »Wach auf, Anastasia«, wecke ich sie mitsamt weicher Stimme. »Nein«, brummelt sie und umarmt ihr Kissen. »In einer halben Stunde müssen wir zum Abendessen bei meinen Eltern aufbrechen.« Langsam schlägt sie die Augen auf und sieht mich an. »Los, Schlafmütze, aufstehen!« Wieder küsse ich sie auf die Schläfe. »Hier ist etwas zu trinken. Ich warte unten auf dich.« »Nicht wieder einschlafen, sonst gibt's Ärger«, warne ich sie, während sie die Arme streckt. Ich küsse sie noch einmal, werfe einen Blick auf den Stuhl, wo sie ihr Höschen nicht finden wird, und schlendere nach unten. Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Playtime, Gray. Während ich auf Miss Steele warte, betätige ich die Fernbedienung meines iPod und vom Zufallsgenerator ausgewählte Musik erklingt. Unruhig gehe ich zu den Balkontüren, starre hinaus auf den frühabendlichen Himmel und lausche And She Was von den Talking Heads. Taylor erscheint. »Soll ich den Wagen vorfahren, Mr. Gray?« »Geben Sie uns noch 5 Minuten.« »Ja, Sir«, erwidert er und verschwindet in Richtung Lieferantenaufzug. Kurz darauf steht Anna in der Wohnzimmertür. Sie strahlt förmlich und sieht absolut hinreißend aus. Außerdem scheint sie etwas zu amüsieren. Was wird sie wohl zu ihrem fehlenden Höschen sagen? »Hi«, meint sie leise und mit einem sphinxgleichen Lächeln auf dem Gesicht. »Hi, wie fühlst du dich?« Ihr Lächeln wird breiter. »Gut, danke. Und du?« Sie spielt die Ahnungslose. »Mir geht es ausgesprochen gut, Miss Steele.« Die Spannung ist erregend. Ich hoffe nur, dass mir die Vorfreude nicht ins Gesicht geschrieben steht. »Frank? Ich hätte nicht gedacht, dass du Sinatra-Fan bist«, stellt sie fest, neigt den Kopf zur Seite und bedenkt mich mit einem fragenden Blick, während die sonoren Klänge von »Witchcraft« den Raum erfüllen. »Ich hab nun mal einen vielseitigen Geschmack, Miss Steele.« Ich trete auf sie zu, bis uns nur noch wenige Zentimeter trennen. Wird sie einknicken? Ich suche in ihren funkelnden blauen Augen nach der Antwort. »Frag mich, wo dein Höschen ist, Baby.« Ich liebkose ihre Wange mit den Fingerspitzen. Sie beugt sich der Berührung entgegen und ich bin völlig hingerissen. Von dieser reizenden Geste, ihrem schelmenhaften Gesichtsausdruck und der Musik. Ich will sie in den Armen halten. »Tanz mit mir«, raune ich, nehme die Fernbedienung aus der Tasche und mache die Musik lauter, bis Franks schmeichelnde Stimme uns einhüllt. Als sie mir die Hand reicht, umfasse ich ihre Taille und ziehe ihren wunderschönen Körper an mich. Dann fangen wir mit einem einfachen Slow Fox an. Sie fasst mich an der Schulter, doch diesmal bin ich auf die Berührung vorbereitet und wir wirbeln zusammen durchs Zimmer. Ihr strahlendes Gesicht erhält den Raum und meine Stimmung. Sie lässt sich von mir führen und als das Lied endet, ist sie schwindelig und sie ringt nach Atem. Ich auch. »Cause there's no nicer witch than you.« Ich drücke ihr einen keuschen Kuss auf die Lippen. »Das hat ein bisschen Farbe in ihre Wangen gebracht, Miss Steele. Danke für den Tanz. Sollen wir aufbrechen, damit sie meine Eltern kennenlernen?« »Das Vergnügen ist ganz meinerseits, und ja, ich kann es kaum erwarten«, antwortet sie. Sie sieht erhitzt und bezaubernd aus. »Hast du auch alles, was du brauchst?« »Oh ja«, erwidert sie absolut cool. »Bist du sicher?« Sie nickt und verzieht die Lippen zu einem zuckersüßen Lächeln. »Herrje, die Frau hat Mumm.« Ich grinse. »Na gut, ich kann meine Freude nicht verhehlen. Wenn Sie es so haben wollen, Miss Steele.« Ich schnappe mir mein Jackett und dann gehen wir zum Aufzug. Dieser Frau gelingt es immer wieder, mich zu überraschen, zu beeindrucken und zu entwaffnen. Jetzt muss ich ein Abendessen mit meinen Eltern durchstehen, und zwar an dem Wissen, dass meine Freundin keinen Slip anhat. Allein die Fahrt im Aufzug in dem Bewusstsein, dass sie unter dem Rock nackt ist, genügt. Sie hat es dir mit gleicher Münze heimgezahlt, Gray. Sie ist still, als Taylor uns auf der Interstate 5 nach Norden fährt. Ich kann einen Blick auf den Union Lake erhaschen. Der Mond verschwindet hinter einer Wolke und das Wasser wird so dunkel wie meine Stimmung. Warum nehme ich sie mit zu meinen Eltern? Wenn sie sie kennenlernen, werden sie daraus gewisse Erwartungen ableiten. Und Anna ebenfalls. Dabei bin ich nicht sicher, ob die Beziehung, die ich mit Anna zu führen gedenke, diesen Erwartungen entsprechen wird. Und um das Maß voll zu machen, habe ich mir das ganz allein zuzuschreiben, denn schließlich habe ich darauf bestanden, dass sie und Grace sich begegnen. Alles nur mein Fehler. Meiner und außerdem der Tatsache geschuldet, dass Elliot ihre Mitbewohnerin vögelt. Warum mache ich mir etwas vor? Wenn ich nicht wollte, dass sie meine Sippe trifft, wäre sie jetzt nicht hier. Dumm nur, dass ich mir deshalb ins Hemd mache. Ja, genau das ist das Problem. »Wo hast du so gut tanzen gelernt?« reißt mich ihre Frage aus meinen Grübeleien. »Oh, Anna, das will sie ganz bestimmt nicht so genau wissen.« »Christian, halt mich fest. So, richtig, genau. Ein Schritt, zwei, prima. Bleib im Takt der Musik. Sinatra eignet sich ausgezeichnet für einen Foxtrot.« Elena ist in ihrem Element. »Ja, Ma'am.« »Möchtest du das wirklich wissen?« entgegne ich. »Ja«, antwortet sie, obwohl ihr Tonfall eine andere Sprache spricht. »Du hast gefragt.« Ich sitze neben ihr in der Dunkelheit und seufze. »Mrs. Robinson hat sehr gern getanzt. Sie muss eine gute Lehrerin gewesen sein.« In ihrem Flüstern schwingen Bedauern und Respekt wider Willen mit. »Das war sie.« »So ist es richtig. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Baby, du hast es drauf.« Elena und ich schweben durch ihren Keller. »Nochmal.« Als sie lachend den Kopf in den Nacken legt, sieht sie nur halb so alt aus, wie sie eigentlich ist. Anna nickt und betrachtet die Landschaft. Ganz sicher brütet sie irgendeine Theorie in Sachen Elena aus. Vielleicht denkt sie auch an die Begegnung mit meinen Eltern. Das wüsste ich nur allzu gern. Möglicherweise hat sie ja Lampenfieber, so wie ich. Ich habe noch nie ein Mädchen mit nach Hause gebracht. Als Anna anfängt, unruhig herumzurutschen, ist mir klar, dass sie etwas bedrückt. Bereut sie, was wir heute getan haben? Nicht, sage ich sanfter als beabsichtigt. Sie dreht sich zu mir, ihr Gesichtsausdruck ist in der Dunkelheit nicht zu deuten. Nicht was? Nicht zu viel nachdenken, Anastasia. Ganz gleich, woran du auch gerade gedacht haben magst. Ich greife nach ihrer Hand und küsse ihre Fingerknöchel. Es war ein wunderbarer Nachmittag, ich danke dir. Ich werde mit einem kurzen Aufblitzen weißer Zähne und einem schüchternen Lächeln belohnt. »Wieso ausgerechnet Kabelbinder?« erkundigt sie sich. »Fragen zu heute Nachmittag. Sehr gut. Es geht schnell und einfach, außerdem wollte ich, dass du die Erfahrung machst, wie es sich anfühlt. Mir ist klar, dass es ein bisschen brutal ist und ich benutze sie auch nicht zum Fesseln.« Ich schlage einen leicht spöttischen Ton an, um unserem Gespräch die Bedeutungsschwere zu nehmen. Aber sie sind perfekt, wenn man gewährleisten will, dass du dich nicht bewegst. Ihr Blick wandert blitzschnell zu Taylor auf dem Fahrersitz. Schätzchen, zerbrich dir nicht den Kopf über Taylor. Der weiß genau, was läuft und macht diesen Job schon seit 4 Jahren. All das gehört nun mal zu meiner Welt, Anastasia. Ich drücke beschwichtigend ihre Hand, bevor ich sie wieder loslasse. Anna starrt weiter aus dem Fenster. Rings um uns erstreckt sich Wasser, als wir auf der Brücke 520 den Lake Washington überqueren, mein Lieblingsabschnitt dieser Strecke. Sie zieht die Füße hoch auf den Sitz und schlingt die Arme um die Knie. »Da ist etwas im Busch.« »Ein Penny für deine Gedanken«, sage ich, als sie mich kurz ansieht. Sie seufzt auf. »Mist, so schlimm?« »Ich wünschte nur, ich wüsste, was in deinem Kopf vorgegangen ist.« Ich grinse erleichtert und bin froh, dass sie gerade davon nichts ahnt. »Geht mir auch so, Baby«, erwidere ich. Taylor stoppt vor der Haustür meiner Eltern. »Bist du bereit?«, frage ich. Anna nickt und ich drücke ihre Hand. »Für mich ist es auch eine Premiere«, flüstere ich. Sobald Taylor aus dem Wagen ist, schenke ich ein anzügliches und hinterhältiges Grinsen. Ich wette, du wünschst dir, du hättest jetzt ein Höschen an. Sie schnappt nach Luft und verzieht finster das Gesicht. Doch ich steige schon aus, um meine Eltern zu begrüßen, die uns an der Tür erwarten. Als Anna um das Auto herum und auf uns zugeht, wirkt sie völlig ruhig und gelassen. Anastasia, meiner Mutter bist du ja schon einmal begegnet, und das ist mein Dad Carrick. Mr. Gray, wie schön, Sie kennenzulernen. Lächelnd schüttelt sie seine ausgestreckte Hand. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Anastasia. Bitte nennen Sie mich doch Anna. Anna, wie nett, Sie wiederzusehen. Grace schließt sie in die Arme. Kommen Sie doch herein, meine Liebe. Sie nimmt Anna am Arm und führt sie hinein. Ich folge ihrem höschenlosen Po. »Ist sie da?« hallt Mias Stimme aus dem Haus. Anna sieht mich erschrocken an. »Und das wäre dann Mia, meine kleine Schwester.« Wir drehen uns nach dem Klappern der hohen Absätze in der Vorhalle um. Und da ist sie schon. »Anastasia, ich hab so viel von dir gehört!« Mia umarmt sie fest. Sie ist ein Stück größer als Anna, und mir fällt ein, dass die beiden ungefähr gleichaltrig sind. Mia nimmt sie an der Hand und schleppt sie in die Diele. Meine Eltern und ich folgen. »Er hat noch nie ein Mädchen mit nach Hause gebracht«, erklärt Mia Anna in voller Lautstärke. »Mia, beruhige dich wieder«, tadelt Grace. »Ja, verdammte Scheiße, Mia, krakel hier nicht so rum.« Als Anna mich dabei ertappt, dass ich die Augen verdrehe, wirft sie mir einen missbilligenden Blick zu. Grace begrüßt mich mit einem Kuss auf beide Wangen. »Hallo, mein Schatz!« Sie strahlt vor Glück, weil alle ihre Kinder zu Hause sind. Carrick hält mir die Hand hin. »Hallo, Sohn. Lange nicht gesehen.« Wir schütteln einander die Hand und folgen den Frauen ins Wohnzimmer. »Dad, du hast mich erst gestern gesehen«, murmle ich. Mein Vater ist ein Witzbold, wie er im Buche steht. Kavanagh und Elliot sitzen Arm in Arm auf einem der Sofas, doch als wir hereinkommen, steht Kavanagh auf, um Anna zu umarmen. »Christian?« Sie nickt mir höflich zu. »Kate?« Und jetzt muss Elliot Anna auch noch mit seinen Pranken betatschen. Fuck. Wer hätte gedacht, dass bei meiner Familie plötzlich das große Knutschen ausgebrochen ist? Pfoten weg. Als ich Elliot finster ansehe, grinst er nur. Auf seinem Gesicht spiegelt sich ein Ausdruck, der wohl »Ich werd dir mal zeigen, wie das geht« besagen soll. Ich lege den Arm um Annas Taille und ziehe sie an mich. Alle Blicke ruhen auf uns. Verflucht. Ich fühle mich wie im Zoo. »Etwas zu trinken?« erkundigt sich Dad. »Prosecco?« »Gern«, antworten Anna und ich im Chor. Mia springt in die Luft und klatscht in die Hände. »Ihr sprecht ja schon wie aus einem Munde. Ich hole euch zwei Gläser.« Sie stürmt hinaus. »Was ist denn nur in meine Familie gefahren, verdammt?« Anna verzieht das Gesicht. Wahrscheinlich findet sie auch, dass sie schräg drauf sind. »Das Essen ist gleich fertig«, verkündet Grace und folgt Mia. »Setz dich«, sage ich zu Anna und buxiere sie zu einem der Sofas. Sie gehorcht. Ich lasse mich neben sie nieder und achte darauf, sie nicht zu berühren. Schließlich muss ich meiner gefühlsduseligen Familie ein Vorbild sein. Oder waren sie etwa schon immer so? Mein Vater holt mich aus meinem Gedanken. »Wir haben uns gerade über das Thema Urlaub unterhalten, Anna. Elliot hat beschlossen, Kate und ihrer Familie für eine Woche nach Barbados nachzufliegen.« »Ach, du grüne Neune!« Ich starre Elliot entgeistert an. »Was ist nur aus unserem Mr. Oberflachleger geworden?« Kavanagh muss echt gut in der Kiste sein. Ihr selbstzufriedener Gesichtsausdruck spricht Bände. »Haben Sie auch vor, sich eine kleine Pause zu gönnen, jetzt, da Sie Ihren Abschluss in der Tasche haben?« erkundigt sich Carrick bei Anna. »Ich überlege, ob ich ein paar Tage nach Georgia fliegen soll«, erwidert sie. »Georgia?« rufe ich aus, unfähig, meine Überraschung zu verhehlen. »Ja, meine Mutter lebt dort«, antwortet sie mit zitternder Stimme. »Und ich habe sie eine ganze Weile nicht gesehen.« »Und wann wolltest du fliegen?« herrsche ich sie an. »Morgen, am späten Abend.« »Morgen? Was soll diese Scheiße? Und warum erfahre ich das erst jetzt?« Mia kehrt mit zwei Gläsern roséfarbenem Prosecco für Anna und mich zurück. »Auf eure Gesundheit!« Dad hebt sein Glas. »Und für wie lange?« hake ich, um einen ruhigen Ton bemüht nach. »Ich weiß es noch nicht, das hängt davon ab, wie meine Vorstellungsgespräche morgen laufen.« »Vorstellungsgespräche? Morgen?« »Anna hat eine kleine Pause verdient«, mischt sich Kevin ein und starrt mich mit kaum verhohlener Feindseligkeit an. Am liebsten würde ich ihr sagen, dass sie sich um ihren eigenen Scheißkram kümmern soll, beiße mir aber Anna zuliebe auf die Zunge. »Sie haben also Vorstellungsgespräche?« fragt Dad Anna. »Ja, morgen, bei zwei Verlagen für ein Praktikum.« Wann wollte sie mir das erzählen? Kaum bin ich 2 Minuten mit ihr hier, höre ich schon Einzelheiten aus ihrem Leben, die ich eigentlich längst wissen sollte. »Da halte ich natürlich die Daumen«, sagt Carrick mit einem aufmunternden Lächeln. »Das Essen ist fertig«, ruft Grace durch die Vorhalle. Ich warte, bis alle aus dem Zimmer sind und packe Anna am Ellbogen, bevor sie sich ihnen anschließen kann. »Wann wolltest du mir denn sagen, dass du weggehst?« Ich habe Mühe, mich zu beherrschen. »Ich gehe nicht weg, sondern habe mir nur überlegt, für ein paar Tage meine Mutter zu besuchen.« Anna wiegelt ab, als sei ich ein Kleinkind. »Was ist mit unserem Arrangement?« »Wir haben noch kein Arrangement.« »Aber...« Ich gehe mit ihr vom Wohnzimmer in die Vorhalle. »Dieses Gespräch ist noch nicht beendet«, warne ich sie, als wir das Esszimmer betreten. Mom hat schwere Geschütze aufgefahren, das beste Porzellan, die besten Kristallgläser, um bei Anna und Kevin Eindruck zu schinden. Ich rücke Anna einen Stuhl zurecht, sie setzt sich und ich nehme neben ihr Platz. Mia strahlt uns beide über den Tisch hinweg an. »Wo hast du Anna überhaupt kennengelernt?«, fragt sie. »Sie hat mich für die Studentenzeitung der WSU interviewt.« »Im Auftrag von Kate, die die Chefredakteurin war«, fügt Anna hinzu. »Ich möchte Journalistin werden«, teilt Kate Mia mit. Mein Vater bietet Anna Wein an, während Mia und Kate das Thema Journalismus erörtern. Kevin hat ein Praktikum bei der Seattle Times ergattert. Ganz sicher hat er ihr Vater die Strippen gezogen. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, dass Anna mich beobachtet. »Was ist?«, sage ich. »Bitte sei nicht sauer auf mich«, flüstert sie so leise, dass nur ich sie hören kann. »Ich bin nicht sauer auf dich«, lüge ich. Ihr Blick wird argwöhnisch, offenbar glaubt sie mir nicht. »Na gut, ich bin sauer auf dich«, gestehe ich. Inzwischen glaube ich, dass ich überreagiere. Ich schließe die Augen. »Reiß dich zusammen, Gray.« »So sauer, dass es dich in den Fingern juckt«, wispert sie. »Was habt ihr beide denn zu tuscheln?«, schaltet Kate sich ein. »Gütiger Gott, ist die immer so aufdringlich. Wie zum Teufel hält Elliot es mit ihr aus?« Als ich sie finster ansehe, ist sie so klug, den Mund zu halten. »Wir reden nur über meinen Trip nach Georgia«, antwortet Anna freundlich und charmant. Kate grinst tückisch. »Wie war's eigentlich am Freitag mit José in der Bar?«, fragt sie mit einem herausfordernden Blick in meine Richtung. »Was soll jetzt diese Scheiße?« Anna zuckt zusammen. »Es war sehr nett«, erwidert sie leise. »So sauer, dass es mich in den Fingern juckt«, zische ich ihr zu, »spätestens jetzt.« Also war sie mit dem Typen, der bei unserer letzten Begegnung versucht hat, ihr die Zunge in den Hals zu rammen in einer Kneipe, und das, obwohl sie bereits damit einverstanden war, nur mir zu gehören. Trotzdem drückt sie sich heimlich mit einem anderen Mann in Bars herum, ohne meine Erlaubnis. Sie hat eine Bestrafung verdient. Um mich herum wird das Essen aufgetragen. Ich habe versprochen, sie nicht zu hart ranzunehmen. Vielleicht sollte ich ja...